Mimi. Was will denn der von der Mimi? Mimi, Mimi. Aber so Mimi ist ja gar keine da. Mimi, Mimi. Nicht Mimi, ich, ich. Eduard und Kunigunde, ihr der Liebe Musterpaar, lehret mich in dieser Stunde, liebe Singen rein und wahr. Seufzen sehnsuchtsvoll mordionisch, glücklich sein in lieb platonisch, wend Geliebte auch ein verschmäht oder Wolfram von Dreschenbach, was leiert deine Kehle? Ich werd dir zeigen, Troubadour, wie man die Liebe singt aus voller Seele. Da drum auf'm Berge liest die Welt kugelrot, und da wohnt ein liebs Dirndl vom Himmel vor's Grund. Die Welt kugelrot, und da wohnt mein liebs Dirndl vom Himmel vor's Grund. Ein Busserl von ihr schnalzt grad wie a Kanon und drückt's mir ans Herz, krieg ich blaue Fleck davon. Da drum auf vom Bergerl ist die Welt kugelrot, und da wohnt mein liebs Dirndl vom Himmel vor's Grund. Dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie, dolie. Sehr gemein. Halt ein, Tannhäuser, du willst uns kompromittieren. Das duld ich nicht, drum werde ich mich prostituieren. Freudevoll und leidevoll macht uns der Liebe bald. Ja, leicht oft sehr, oft zentner schwer und noch gar viel und allerhand. Lieb, lieb Blümelein, Schmalzblümelein, an jedem findet sie Geschmack. Doch manch Kräutlein fein tut ihr zuwider sein, wie zum Beispiel's Kräutlein Schnupftabak. Doch manch Kräutlein fein tut ihr zuwider sein, wie zum Beispiel Kräutlein Schnupftabak. Ausgezeichnet. Hör auf mit deiner Dudelei! Seiten ab zu haspeln, verboten ist ihr Quälerei. Was soll das, ist Holz raspeln? Ich hab der Liebe Hochgenuss ermessen, kostet ihr ganzes Wunderwerk. Wollt ihr gleich mir das Glück mit Löffeln essen, wohl an so geht und kneipt im Venusberg. Hör ich recht, im Venusberg vergaß er um Pflicht. Und ich, der Landgraf, komm zu sowas nicht. Er greift das erste Beste und klopft ihm auf die Weste. Mit donnerndem Gebraus werft den Verräter aus. Er greift das erste Beste und klopft ihm aus die Weste. Mit donnerndem Gebraus werft den Verräter aus. Er greift das erste Beste und klopft ihm aus die Weste. Mit donnerndem Gebraus werft den Verräter aus. Er greift das erste Beste und klopft ihm aus die Weste. Mit donnerndem Gebraus werft den Verräter aus. Den Verräter hinaus, den Verräter hinaus, den Verräter hinaus, den Verräter hinaus. Auf ihn den ersten Stein. Mein Sohn, du hast dich sehr schmafu benommen. Mir ist so etwas noch gar nicht vorgekommen. Statt hier heroben eine auszuwählen, hast du charmiert mit unterirdischen Mamseln. Fehlt's etwa an Gelegenheit, hier die Kur zu schneiden? Hier stehen's dutzend weiß, die allerschönsten Maiden, sogar sie, meine leibliche Nièce, zusammengesetzt aus Schönheit und Noblesse. Du wusstest es, dass sie dich liebet, und dennoch hast du sie so tief betrübet. Sang deiner Hexe deinen Liebeswahnsinn vor. Du hast gefrevelt schwer in Liebe und Tenor. Deshalb verbann ich dich aus diesem Liederzirkel, wo du ertönen ließest, Koloraturgeschnirkel. Hörst du den Männergesangsverein, den ich verbannt aus meinen Ländereien? Mit ihm wirst du fortziehen und nicht wiederkehren, solange du einen Ton noch hast in deiner Rehren. Bei Zukunftsmusik geht wohl ohne Zweifel der festeste Tenor gar bald zum Teufel. Die Heiserkeit kriegt immer mehr Frequenz, erklärt endlich sich in Permanenz. Drum sprech ich, teils in Milde, teils in Grimme. Auf Wiedersehen, jedoch nur ohne Stimme. Mich treibt mein Geschick zur Zukunftsmusik. Aus dem Sängerkreis hier ausgeschlossen, wohlan jetzt sing ich justament euch allen hier zum Possen. Da drum auf vom Bergerl ist die Welt kugelrot, und da wohnt mein liebs Dirndl vom Himmel fortsgerot. Dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje, dolje,